du Schlange. Hände hoch, alle miteinander. Rühren Sie sich nicht einen Schritt und ich schieße. Das war dein Glanzstück, Larry. Ja, tut mir leid, Celia, aber der Schlag auf den Kopf. Maurice, ich nicht verstehe. Mädchen, Freundin, nicht? Hör mal zu, Fee. Ja, komm, oder schnell. Celia, oder wie du heißt. Könnten wir nicht... Ich warne Sie, Maurice, Hände hoch, oder? Danke. Aber Liebling... Maurice, was ist das? Zum Teufel, wer? Hallo, Onkel Sully. Annie. Oh, Annie, mein Liebling. Ach, was haben sie mit dir gemacht? Ach, Annie, mein Kleines. Nimm dich zusammen, Onkel Sully. Ja, mach hier kein Theater. Ich bin hier so aufgeregt. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Wer ist denn der Knabe? Ihr Produzent, der das Geld schicken sollte. Das Schwein. Vorsicht, Mr. Goldman, der Herr da drüben ist gefährlich. Er kann jeden Augenblick vor Wut platzen. Tag, Inspektor. Darf ich bekannt machen? Maurice. Bemühen Sie sich nicht. Wir sind alte Bekannte. Nicht wahr, Maurice? Schon gut, Inspektor. Kein langen Schmus. Also, wer hat mich angerufen? Sind Sie Celia? Ja, Mr. Goldman. Sie ist diejenige, die die Bande eigenmächtig zur Strecke gebracht hat. Freut mich. Kommen Sie mich, Celia. Draußen sind die Jungs von der Presse mit ihren Kameras. Annie, wie nur deine Haare aussehen. Kennt ihr die nette Frisur, die du in deinem letzten Film getragen hast? Warum denn? Hier habe ich mich nie zu kämmen brauchen. Also, das hört jetzt wieder auf. Wir brauchen Bilder für die Zeitung. Schließlich wirst du ja nicht jeden Tag entführt. Kommen Sie bitte erst alle mit auf die Wache. Ich brauche Ihre Aussage. Ah, aber wo denken Sie hin, Inspektor? Annie kann sich die Reklame doch nicht entgehen lassen. Also zuerst kommt die Fernsehreportage und dann die Wochenschau. Moment mal. Sagen Sie mal, haben Sie einen Scheck über 2000 Pfund mitgebracht? Ja, das wäre doch ein hübsches Bild, wie Mr. Goldman uns den Scheck überreicht. Also alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Erst die Reklame, dann das Geld. Herein? Tag, Celia. Guten Tag, Larry. Hast du unsere Bilder in der Zeitung gesehen? Ja, natürlich. Was ist denn los? Ich könnte vor Freude die ganze Welt umarmen. Sully Goldman hat mich für heute Abend eingeladen. Ich an deiner Stelle würde nicht so fest damit rechnen. Was heißt denn das? Er will mir in Annies nächsten Film die Rolle der Mutter geben. Stell dir vor, ein Filmkontrakt in Aussicht und dazu meinen Anteil von 1000 Pfund an der Belohnung? Larry, den Tag streiche ich mir rot im Kalender an. Na, damit würde ich noch warten. Hast du schon die Mittagszeitung gelesen? Wieso? Ist was Wichtiges drin? Die Goldman-Filmgesellschaft ist pleite und Sully Goldman ist geturnt. Und unser Scheck über 2000 Pfund? Ist von der Bank nicht eingelöst worden. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, leider, Celia. Und was machen wir denn jetzt? Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn wir nicht verhungern wollen. Hm? Ruf die aufgehende Sonne an und frag, ob die Stelle als Bardame noch offen ist.